Die Motivation für die Neuauflage lässt sich mit den Worten von Henning und Rasch kurz fassen. Sie ist zum einen sinnvoll als Beitrag zur historisch orientierten Anarchismusforschung, als Versuch einer Bestandsaufnahme anarchistischer Theorie und Bewegung in einem abgesteckten Zeitraum und auf einem bestimmten Territorium. Noch mehr bewegt uns aber zweitens die Frage nach aktuellen Perspektiven. Vorab gesagt, das erste Ansinnen, also die Verbindung von historiografischer Darstellung der praktischen Bewegungen mit den theoretischen Diskussionen, ist hervorragend gelungen. Die zweite Absicht allerdings, also der Ausblick auf mögliche Anknüpfungspunkte und Weiterentwicklungen, wird nicht ansatzweise eingelöst. Die beiden Soziologen gehen zunächst folgender Frage nach: Wie kam es im Nachkriegsdeutschland, in einer Zeit sozialer und politischer Auf- und Umbrüche, in der die Momente jugendlicher Subkulturen und radikal-demokratischer Protestformen zusammenwirkten, zur Wiederentdeckung des historischen Anarchismus und eines zeitlosen sozialpolitischen Phänomens? Der Anarchie? Die leicht zu überlesende Charakterisierung des Anarchismus erklärt den erstaunlichen Aufbau des Werks. Denn in 22 Kapiteln zeichnen Henning und Rasch akribisch die Vorgeschichte des neuen Anarchismus nach, der keine inhaltlich neue Kategorie, sondern lediglich die Bezeichnung einer historischen Erscheinungsform des Anarchismus darstellt. Wird dieser aber als zeitlos bestimmt, also als ein ständiges menschliches Verlangen nach Freiheit von Herrschaft und Fremdbestimmung, lässt sich eben auch verschiedenen Praxis- und Theorieformen des antiautoritären Ansatzes nachgehen, vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund SDS, der außerparlamentarischen Opposition APO, den theoretischen Überlegungen von Dutschke, den Cohn-Bendit-Brüdern, Rabeel, Dresen und, bis hin zur Zersplitterung der sogenannten Aktionseinheit der APO in K-Gruppen einerseits und die neuen sozialen Bewegungen NSB andererseits. Auch wenn nirgendwo Anarchismus draufsteht, sind die beiden Autoren dennoch überzeugt, dass stets etwas Anarchismus drinsteckt. Erst im 23. Kapitel beschreiben die Verfasser die neue soziale Bewegung, die sich explizit zum Neo-Anarchismus bekennt und eine erste Begriffsbestimmung liefert. Wir bezeichnen als Anarchismus ein breites Spektrum revolutionär-emanzipatorischer Bewegungen mit antiautoritär-libertärem Charakter. Selbst innerhalb der sich anarchistisch nennenden Bewegung finden wir analog zu den unterschiedlichen Strömungen eine beachtliche Begriffsverwirrung des Wortes. Deshalb ist das Kriterium die antiautoritär-emanzipatorische Praxis. Dies ist als genaue Bestimmung von Anarchismus doch, wie auch die Autoren einräumen, sehr indifferent. Dennoch verweigern sie sich im ganzen Buch einer präziseren Charakterisierung und belassen es bei Fingerzeigen, so etwa, wenn sie die antiautoritär-linken Überlegungen in Abgrenzung zum Marxismus erläutern. Ein grundlegendes Merkmal anarchistischen Denkens ist die Überzeugung, dass Befreiung und gesellschaftliche Gerechtigkeit auf jeder Stufe der geschichtlichen Entwicklung möglich sind. Demgegenüber ist in marxistischen Konzeptionen die Möglichkeit der Befreiung an einen Entwicklungsstand der ökonomischen Produktivkräfte gebunden. Anders ausgedrückt, in den von den Verfassern untersuchten anarchistischen Konzepten wird stets darauf beharrt, dass eine bessere Gesellschaftsordnung situativ spontan im Hier und Jetzt per direkter Aktion realisiert werden könne. Eine Vorstellung, für die Henning und Rasch exemplarisch Vertreter der sogenannten subversiven Aktion zitieren. Wir wollten nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag der großen Umwälzung warten, sondern wir wollten hier und jetzt etwas tun. Wir wollten und waren der Überzeugung, dass man bereits hier und jetzt einen Vorschuss auf die befreite Gesellschaft nehmen könnte. Während die Vorgeschichte erheblichen Raum einnimmt, intonieren die Autoren den Abgesang des Neo-Anarchismus kurz. Erfolg und Perspektivlosigkeit sorgten für Frustration und Resignation in der neo-anarchistischen Szene. Viele Aktivisten zogen sich ganz aus der politischen Arbeit zurück oder gingen, dem Konzept Stadtguerilla folgend, in den Untergrund. Die in Teil 2 unternommene libertäre Spurensuche nach dem Anarchismus in der DDR folgt dem Schema von Teil 1. Wiederum liefern die Autoren eine lange Darstellung der historisch-politischen Entwicklung, in der aufgrund der staatlichen Unterdrückung keinerlei anarchische Ansatzmöglichkeiten entstehen konnten. Diese bildeten sich erst unter dem Dach der evangelischen Kirche, hatten am Anfang der sogenannten Wende ihre kurze Hochzeit, verschwanden aber schnell wieder. Je artikulierter der Straßenprotest in seine nationale Phase eintrat, desto mehr zog sich die Minderheit der alten DDR-Opposition aus ihm zurück. Beide Darstellungsteile sind locker geschrieben, allerdings wäre manchmal eine kritischere Positionierung dem Dargestellten gegenüber wünschenswert. Fehlt den beiden an der anarchistischen Bewegung aktiv beteiligten Autoren doch bisweilen die Distanz zu ihrem Forschungsobjekt. Beispielsweise traten, wie ehemalige Aktivistinnen retrospektiv beschrieben haben, libertäre Männer ihnen gegenüber wenig anti-autoritär auf. Oder ist die damalige Propagierung von freier Liebe, also auch Sex mit Minderjährigen, erst jüngst wieder scharf in die Kritik geraten? Nicht befriedigen kann der 3,5-seitige Ausblick. Wird am Anfang des Werks eine hellsichtige Zeitdiagnose formuliert, so scheint das Projekt des emanzipatorischen Fortschritts mittlerweile festzustecken. Und mit der derzeitigen Wiederkehr von rückwärtsgewandten religiösen Vorstellungen, Rechtsextremismus, Cyberüberwachungswahn und Optimierungszwang sei eine Entwicklung hin zu einer libertären, gerechten Gesellschaft völlig unabsehbar. Am Ende aber konstatieren die Verfasser in einem argumentatorischen Salto Mortale, dem Anarchismus könne wieder eine gesellschaftspolitische Relevanz zuwachsen. Als alternativem Angebot gegenüber regressiver Staatsfixiertheit und sozialdarwinistischem Überlebenskampf. Seine Chancen sind daher mit vorsichtigem Optimismus durchaus als gut einzustufen. Hier wird selbst der wohlgesinnte Leser an das berühmte Wort denken: Die Botschaft höre ich wohl allein.